Zum 64. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg brachten die russischen Internet-Homepages Sonderbeiträge. Auf der Internetzeitung der Region Habarovsk, Zebrideve, erschienen mit einem Foto von Genossen Kim Il-sung die Artikel über seine militärischen Verdienste um die Geschichte des antiimperialistischen Kampfes in der Welt. Die Internet-Homepage Patrioti Moskva betonte in ihrem Beitrag, 27. Juli sei ein Tag, an dem der Mythos der Stärke der US-Imperialisten, die in ihrer Aggressionskriegsgeschichte niemals verloren haben solle, von der DVRK zerbrochen worden sei. Die Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru würdigte in den Artikeln die Verdienste von Kim Il-sung, dem stets siegreichen und eisernen Befehlshaber und hervorragenden Militärstratege um den Sieg im Krieg.